Max Filippo, ja. Ja. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer haben wir 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und heute fangen wir an mit Hinweis Nummer 1. Ich wurde am 10. August 1868 als Sohn eines Zigarrenfabrikanten und einer Schustermeistertochter in Flensburg geboren. Zigarren. Remzma. Nee, es war viel später. Pall Mall. Der Marlboro-Mann. Der Marlboro-Mann kommt aus Flensburg. Das wäre aber auch mal geil. Das wäre ein schöner Buchtitel. Ich habe neulich eine kurze Dokumentation gesehen über eine ehemalige Zigarrenfabrik, als die Damen in einem Dorf im Osten quasi noch per Hand die Zigarren gerollt haben. Und das war ganz schön, weil die sich halt nach so und so vielen Jahren, die sind jetzt alle in der Rente, wieder getroffen haben und halt dann, ich glaube, die haben die Zigarrenfabrik sogar halt einmal nochmal in Betrieb gesetzt, dass die halt nochmal rollen können. Ja? Ah. Und dann saßen sie alle da, so, keine Ahnung, 70, 75 und haben Zigarette gepafft. Das war ein etwas ungewöhnliches, aber doch recht schön anzuschauendes Bild. Ja, ja. Hinweis 2. Nach dem Besuch der Knabenschule und dem Erwerb des Abiturs studierte ich Philosophie, Geschichte und Volkswirtschaft in München, Berlin und Leipzig und wurde 1892 mit der Arbeit Untersuchungen über die Schwankungen der Auffassung minimaler Sinnesreize promoviert. Untersuchungen über die Auffassungen minimaler Sinnesreize. Sekunde, ich lese es nochmal vor. Untersuchungen über die Schwankungen der Auffassung minimaler Sinnesreize. Also Clickbait kann ihm niemand vorwerfen. Oh, schön. Ich habe echt keine Ahnung. Hinweis 3. Wer hätte hiernach gedacht, dass sich einmal berühmte Persönlichkeiten wie Roald Amundsen kennenlernen und eine gemeinsame Nordpol-Expedition mit ihm besprechen würde. Ich schaffte es allerdings nur bis zu den Hooker-Inseln bei Franz Josef Land. Oder vielleicht heißen die auch Hooker-Inseln. Das sind die Hooker-Inseln, ja, da kann man Liebe kaufen. Also H-O-O-K-E-R. Ja, genau. Ich bin auf Neuseeland Fallschirm gesprungen und ich glaube, wow. Der nein, Kaiser, sie kommen mir leicht verarscht vor, ich überlege gerade, wie der Berg hieß, der ist, glaube ich, Kaiser Wilhelm, ach Gott, was hast du jetzt gerade gesagt, wie das hieß? Das Franz-Josef-Land. Achso, nee, das hieß, glaube ich. Das ist aber eher im kalten Norden. Ja. Also das A war ehrlich gemeint gerade, weil, hallo, Neuseeland und Fallschirmspringen, das ist so mega. Das war vor allen Dingen, ist euch das bewusst, nach was sich das gliedert, was die Preise angehen? Du zahlst tatsächlich pro Sekunden oder pro Minute, ich weiß gar nicht. Also der Unterschied ist der freie Fall. Ich hätte irgendwie 3 verschiedene Höhen zum Rausspringen zur Auswahl gehabt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob du eine Minute freier Fall, ob das die Preisstufen ist oder ob das jeweils 500 Meter sind oder 500 Yards oder sonst wie. Das ist alles so gefährliches Halbwissen, was ich jetzt noch habe. Aber im Wesentlichen habe ich dann den höchsten von 3 möglichen Sprüngen gemacht. Und was halt den längste Zeit freier Fall in Tandem Fallschirmsprung war. Und das Witzige ist halt, du fährst dann mit so einer, fliegst dann mit so einer Propellermaschine hoch und auf den anderen beiden Stufen, quasi Höhenstufen, springen halt alle anderen Tandempaare schon raus. Und du siehst halt, wie jemand aus dem Flugzeug rausfällt. Was halt echt, ja, keine Ahnung, wie in so einem Film ist. Ja, ja, völlig, ja, surreal. Und dann bist du irgendwann oben selber dran. Und meine Tandem-Mitspringerin, die professionelle Vorspringerin, die hat, glaube ich, gefühlte 60, nein, die hat keine 60, die hat eher 50 Kilo gewogen. Das war sehr interessant. Sehr empfehlenswert. Wer immer mal hadert mit sich selber, aber falsch springen sollte, ein klares Ja von meiner Seite. Und ja, auch ich habe Probleme mit Höhen. Das eigentlich Interessante an der Geschichte ist, dass ich die zum ersten Mal höre, Dominik. Habe ich noch nie erzählt. Auf Neuseeland Fallschirm gesprungen und hast mir nie davon erzählt. Also kann es gar nicht so beeindruckend gewesen sein eigentlich. Das ist ja erst 6 Jahre her. Ja, aber da kannten wir uns schon. Aber war das dein erstes Mal Fallschirmspringen auch? Ja, ich bin nur einmal mit gesprungen und das war gleich, also wie gesagt, ich habe echt ganz viel gefährliches Halbwissen, aber das war 15.000 Fuß und ich glaube, du kannst weltweit normal kommerziell gar nicht höher springen. Das ist ja auch immer eine Frage, was du zahlst, denn oft ist die Maschine, die dich hochbringt, die muss ja ihre Flugstunden minimieren und auch nach Möglichkeit den Spritverbrauch. Yeah. Ich hab $600 oder so gezahlt. $600? Alter. Ja. Ich würde euch ja jetzt gern von meinen jüngsten Luftsporterfahrungen erzählen, aber dafür reicht die Zeit nicht aus. Vielleicht machen wir das nach Hinweis Nummer 4. In meinen ersten Arbeitsjahren arbeitete ich erst als freier Schriftsteller der Flensburger Nachrichten und heiratete meine Frau Johanna, Tochter eines Druckereibesitzers. Später ging ich als Korrespondent zur Frankfurter Zeitung, wodurch ich den noch heute sehr bekannten Graf Ferdinand kennenlernte. Die Leidenschaft für seine moderne Erfindung teilte ich anfangs nicht. Nach und nach fand ich aber Gefallen daran. Graf Ferdinand, also wahrscheinlich, ist eine Band. Ja, wahrscheinlich. Nee, meinst Franz Ferdinand. Ja. Nein, wahrscheinlich meinte den Herrn Porsche. Also ist er wahrscheinlich... Den hatten wir doch schon. Mit Auto. Ach so, den mit Ferdinand. Jetzt verstehe ich. Jetzt kann ich dir folgen. Wollen wir lieber über Fallschirmspringen reden? Herzlich willkommen zum Fallschirmspring-Podcast. Wir haben zwei Leute, keine Ahnung, und einer, ja, der ist so einmal gesprungen. Wir nennen den Podcast Ab hier geht's abwärts. Das wäre ein schöner Name für einen Fallschirm-Podcast. Ja, oder Bodenlose Frechheit. Das wäre auch schön. Großartig. Nee, keine Ahnung, tatsächlich. Sehr schön. Hinweis 5. Kurz vor 1900 zog ich nach Friedrichshafen um. 1909 wurde ich dann Prokurist und Fahrtenleiter einer neu gegründeten Aktiengesellschaft, der DELAG oder DELAG, der Deutschen Luftschifffahrtsaktiengesellschaft. Und bis zum Zweiten Weltkrieg führte ich über 1000 Fahrten mit Luftschiffen durch. Graf Zeppelin. Es ist nicht Graf von Zeppelin. Ja, der muss ja früher gewesen sein, aber jetzt wird es dann doch irgendwie schon konkret. Herr Zeppelin. Mit Luftschiffen. Das war aber auch nicht der Herr von Richthofen, nee, der war auch früher. Bevor ihr mir noch draufkommt, komme ich lieber um die Ecke mit Hinweis Nummer 6. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete ich für die Marine. Aber nach dem Krieg schien das Ende des deutschen Luftschiffbaus gekommen. Am 12. Oktober 1924 startete ich einen Flug vom Deutschen Reich bis in die USA und damit gelang mir einer der ersten Non-Stop-Flüge über den Atlantik. Damit wurde ich weltberühmt. Naja, aber Charles Lindbergh ist ja nicht aus Deutschland, ne? Das war doch einer der ersten, der nonstop die Strecke geflogen ist, oder? Es ist auch nicht Lindbergh. Na, kann es ja nicht sein. Der kommt ja nicht aus Flensburg. Ist er dann abgestürzt mit seinem Luftschiff? Wann war denn Hindenburg? Das war doch auch früher. Hinweis 7. 1932 wurde ich sogar als Kandidat für die Reichspräsidentenwahl gehandelt. Ich zog die Kandidatur jedoch zurück, als Hindenburg sich zur Wiederwahl aufstellen ließ. Das war dann wohl ein Nein auf meine Frage, ob denn Hindenburg vielleicht in Frage kommt. Es ist nicht Hindenburg. Ja, danke. Danke. Du, ich würde sofort auflösen, wenn es wenn mich so fragt. Der Philipp aber ist wie so eine AI, die einfach vorgefertigte Antworten hat und die Frage nicht genau darauf abzielt. Ja, ja. Hinweis 8. Hinweis 8. Als es 1937 zur Katastrophe von Lakehurst kam, bei dem 36 Menschen starben, wurde das Zeppelin-Fahren eingestellt, und man gab mir unberechtigterweise eine Mutschuld an dem Unglück. Ein Arbeitskollege von mir, der Sean. Der war es nicht. Der kann perfekt dieses Chirpen von so Grillen nachmachen. Also wirklich absolut perfekt. Das muss ich mir bei Zeiten mal beibringen. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Hinweis 9. Ich war an meinem Lebensende mehrfach Ehrendoktor, Ehrensenator, Ehrenbürger, unter anderem von New York und natürlich meiner Heimatstadt Flensburg. Ja, das, und abschließend Hinweis 10, 4 Tage nach meinem 86. Geburtstag starb ich am 14. August 1954 und wurde auf dem Hauptfriedhof Friedrichshafen beigesetzt. Das ist jetzt auch so ein Hinweis. Und dann starb ich. Ja. Ihr wart unglaublich nah dran. Naja, klar, wenn der mit dem Zeppelin darüber geflogen ist und mit dieser Katastrophe zu tun hatte. Weiß es trotzdem nicht. Ja, die Rede ist von Hugo Eckener. Der war nämlich tatsächlich, wie er schon wahnsinnig nah dran war, der Nachfolger vom Ferdinand Graf von Zeppelin. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch ganz herzlich beim Henning Rollab bedanken, die mir dankenswerterweise diese Zeilen geschickt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe und die auch sehr schön ausformuliert waren. Von daher vielen herzlichen Dank, Henning. Ist es der Henning, der uns zuletzt schon mal so eine Folge geschrieben hat und der mir ein Buch geschickt hat und uns per PayPal gespendet hat? Ja. Henning ist unser neuer Superfan. Was für ein lieber Kerl. Vielen lieben Dank. Wenn auch ich wollte es nämlich gerade mal schon bezücken wollt. Nee, Moment. So weit sind wir noch nicht. Ich hätte jetzt nämlich fast schon wieder eine Schimpftirade losgelassen. Ja, ich weiß. Weil wir hier mit Leuten zu tun haben, von denen ich noch nie gehört habe. Genau. Aber die spare ich mir. Lieben Dank, Henning. Vielen Dank, dass du mir die Schimpftirade der beiden, beziehungsweise insbesondere von Jürgen, erspart hast. Von daher vielen Dank. Wenn auch ihr mal Lust habt, uns eine Persönlichkeit zukommen zu lassen, die vielleicht, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären, weil sie außerhalb von unserem Tellerrand so in der Suppe schwimmt oder weil es eine Figur ist, wo ihr sagt, Mensch, mach die doch mal oder ich möchte sehen, wie die anderen beiden jeweils drauf kommen, habt ihr die Möglichkeit, guckt auf unsere Homepage das-a.ch und lasst uns eine Nachricht zukommen. Ich werde demnächst mal eine Folge einfach über meinen Nachbarn machen, glaube ich. Bringst du einen Paul vorher um? Ja, und der Dominik über seine ganzen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Ja, die Paul ist doch garantiert nicht töten vorher. Sind Paul, zu toll. Paul ist doch weggezogen. Der wohnt doch nicht mehr direkt neben mir. Der Rest interessiert mich nicht. Habt ihr, ganz kurz, habt ihr eine Person, wo ihr sagen würdet, oh, wenn die verstirbt, die muss ich unbedingt machen, weil die finde ich so toll? Für die richtigen Folgen habe ich da einige. Ah, okay. Ja. Keine Ahnung, Dirk Nowitzki. Ja. Nee, war jetzt eher so ein, also jetzt nicht, ob ihr da vorplant oder aktiv Dinge tut, sondern eher so ein, ob euch da eigentlich so selber auch Leute auf der Seele brennen würden, wo ihr sagen würdet, ich würde unheimlich gerne über die Person reden, aber der aber leidet Regel sie noch am Leben. Unserer Folgen nach lebt die Person einfach noch. Ja, Dirk Nowitzki. Ja, gut, also das heißt, immer jetzt demnächst aufpassen, wie es zu Dirk Nowitzki geht und wenn da mal was passiert, dann wird ab sofort jede Folge nach Dirk Nowitzki gefragt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.